Erster danach ging Jesus auf die andere Seite des Sees Genezareth, bei Tiberias. Zweiter eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Dritter Jesus ging aber auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Vierter das Passafest der Juden war nahe. Fünfter als Jesus aufblickte und sah, dass eine große Menschenmenge zu ihm kam, fragte er Philippus, woher sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute essen können? Sechster das sagte er, um Philippus zu prüfen, denn er wusste selbst, was er tun wollte. Siebter Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare würde nicht reichen, damit jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Achter einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu ihm, Neunter, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele Menschen? Zehnter Jesus sagte, lass die Leute sich setzen. Es gab viel Gras an diesem Ort. Da setzten sich die Männer, etwa 5000 an der Zahl. Elfter Jesus nahm die Brote, dankte Gott und verteilte sie an die Leute, die saßen. Er verteilte auch die Fische, so viel sie wollten. Zwölfter als sie satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Stücke ein, damit nichts verloren geht. Dreizehnter sie sammelten die Stücke ein und füllten 12 Körbe mit Resten von den 5 Gerstenbroten, die die Leute gegessen hatten. Vierzehnter als die Leute die Wunder sahen, die Jesus tat, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Fünfzehnter als Jesus merkte, dass sie kommen und ihn mitnehmen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder allein auf den Berg zurück. Sechzehnter als es Abend wurde, gingen seine Jünger hinunter zum See. Siebzehnter sie stiegen in ein Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Es war schon dunkel geworden, aber Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Achtzehnter der See wurde von einem starken Wind aufgewühlt. Neunzehnter als sie etwa 25 oder 30 Stadien weit gerudert waren, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern. Sie bekamen Angst. Zwanzigster er aber sagte zu ihnen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. 21. sie wollten ihn ins Schiff nehmen, und sofort war das Schiff am Ufer, wo sie hinfahren wollten. 22. am nächsten Tag bemerkte die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees stand, dass nur ein Schiff dort gewesen war. Sie wussten, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. 23. währenddessen kamen Schiffe aus Tiberias in die Nähe des Ortes, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr dafür gedankt hatte. 24. als die Menge merkte, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Schiffe und fuhren nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. 25. als sie ihn auf der anderen Seite des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? 26. Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Wunder gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. 27. arbeitet nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die zum ewigen Leben bleibt. Diese wird euch der Menschensohn geben, denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt. 28. da fragten sie ihn, was müssen wir tun, damit wir die Werke Gottes tun? 29. Jesus antwortete und sagte zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. 30. da sagten sie zu ihm, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? 31. unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 32. da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 33. denn das Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. 34. da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns immer dieses Brot. 35. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals durstig sein. 36. aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und trotzdem nicht glaubt. 37. alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und ich werde den, der zu mir kommt, niemals abweisen. 38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 39. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von allem verliere, was er mir gegeben hat, sondern es am letzten Tag auferwecke. 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat, und ich ihn am letzten Tag auferwecke. 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 42. Sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? 43. Jesus antwortete und sagte zu ihnen, murrt nicht untereinander. 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater, der mich gesandt hat, zieht ihn. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. 45. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. 46. Es bedeutet nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Nur der, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. 47. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. 48. Ich bin das Brot des Lebens. 49. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind trotzdem gestorben. 50. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit jemand davon isst und nicht stirbt. 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. 52. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? 53. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. 55. Denn mein Fleisch ist wahre Nahrung und mein Blut ist wahrer Trank. 56. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. 57. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich durch den Vater liebe, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. 58. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben und trotzdem gestorben sind. 59. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Das sagte Jesus, als er in der Synagoge in Kapernaum lehrte. 60. Als viele seiner Jünger das hörten, sagten sie, das ist eine harte Rede. Wer kann das verstehen? 61. Als Jesus aber in sich wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, stört euch das? 62. Was ist, wenn ihr den Menschensohn dorthin aufsteigen seht, wo er vorher war? 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. 64. Aber einige von euch glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer nicht glaubte und wer ihn verraten würde. 65. Und er sagte, deshalb habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben. 66. Von diesem Zeitpunkt an zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. 67. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr nicht auch weggehen? 68. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 69. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. 70. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 ausgewählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. 71. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten, obwohl er einer der 12 war.